Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 8. September 1789. Dass du dich unsers letzten Beisammenseins mit Vergnügen erinnerst, war mir um desto lieber zu lesen, da ich wirklich schon auf die Gedanken gekommen war, als ob diese Zusammenkunft uns mehr entfernt als genähert hätte. Du wirst mich verstehen und kannst mir glauben, dass ich auch dich verstanden habe. Das hat mich manchmal verstimmt, und gleichwohl konnte ich mich zu keiner Erklärung entschließen. Ich war mir keiner Schuld bewusst, glaubte, keiner Rechtfertigung zu bedürfen, und eben deswegen ärgerte es mich, dass du mich missverstehen konntest. Meine Weimarschen Plane sind mir immer noch im Kopfe. Ich mag nur nicht anders als Piano dabei zu Werke gehen, um mir bessere Bedingungen machen zu können. Kann ich bei einer entstehenden Vakanz eine ordentliche besoldete Ratsstelle bekommen, so sind zugleich eine Menge Schwierigkeiten gehoben, die einer solchen Veränderung entgegenstehen. Bei Vogt kannst du mich immer in gutem Andenken erhalten. Ich habe die Arbeit herausgesucht, die ich ihm gern mit guter Art in die Hände spielen möchte, weil er daraus sehen muss, dass ich zu solchen Geschäften zu brauchen bin. Schreibe mir doch darüber deine Gedanken. Dass Herder in Weimar bleibt, ist mir lieb. Ich habe vor kurzem an ihn geschrieben und ihm die versprochenen Lieder geschickt. Ich hatte mit ihm auch über meine Idee, in Weimar zu bleiben, gesprochen, und er schien sich dafür zu interessieren. Ich habe diesen Punkt in meinem Briefe wieder erwähnt. Hat er denn Einfluss? Für die Berchtoschen Lampen ist gesorgt. Sie gehen mit nächster Kutsche ab. Mit den Zeichnungen wird er sich noch gedulden müssen, und über das dritte X wird er sich wohl erklären, wenn wir ihm die Lampen schicken. Den ehrlichen Professor Müller habe ich ohne meine Schuld beleidigt. Dass er mit meinem Vater bekannt und verwandt, habe ich entweder nie gewusst oder gänzlich vergessen. Dies kannst du ihm freilich nicht sagen, also mache ihm meine Entschuldigung, so gut du kannst, und hilf dir womöglich mit einem Bomo. Den Brief an Müller habe ich bestellen lassen zu einem anderen Briefe, nicht ganz desselben Inhalts. Gebe die philosophische Muse ihren Segen. Ich brüte wieder über meinen alten Ideen zur Philosophie der Jurisprudenz und studiere jetzt zu diesem Behufe den Plato. Sonst ist hier nichts vorgefallen, als dass wir nunmehr seit 5 Wochen von Huber keinen Brief haben. Das Wahrscheinlichste ist, dass sein Gesandter sie auffängt, denn dass Huber gesund ist, wissen wir. Lebe wohl, M. und D. grüßen. K.